da zum Beispiel ihre Kinder mit hinzuschleppen. Nach dem Tag der Bundeswehr werden wir uns nach der Musik dem NATO-Gipfel in Warschau zuwenden. In unserem zweiten Interview im 7. antimilitaristischen Podcast wollen wir uns mit dem NATO-Gipfel in Warschau befassen und haben hierzu Claudia Heidt interviewt. Sie ist im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung und wir steigen gleich mit der ersten Frage in das Interview ein. Weshalb findet der NATO-Gipfel eigentlich in Warschau jetzt Anfang Juli vom 7. bis 9. statt? Ja, der Tagungsort Warschau ist kein zufälliger Ort. Der wurde beschlossen beim letzten Gipfel, den die NATO in Wales stattfinden lassen hat. Damals wurde bereits beschlossen, dass einer der Schwerpunkte der NATO-Aktivitäten in einer, ich nenne es jetzt einfach mal, Aufrüstung und Mobilisierung Richtung Osten stattfinden wird und dass deswegen auch der nächste NATO-Gipfel in Warschau, also sprich in einem der östlichen neuen NATO-Mitgliedstaaten stattfinden sollte. Und wichtiger Teil dabei war zu überprüfen, ob all die Aufrüstungsschritte, die in Wales beschlossen worden sind, jetzt tatsächlich auch umgesetzt werden. Also dazu gehört der Ausbau der Basen im Osten, also Militärbasen im Osten der NATO. Dazu gehören Aufrüstungsschritte, Einrichtung der sogenannten Speerspitze der NATO, also spezielle Einsatzkräfte, die im Osten des NATO-Bündnisgebietes aufgestellt werden sollen, gehörten diverse Manöver. Und wahrscheinlich kann man, ohne vorwegzugreifen und ohne Kaffeesatzleserei zu machen, sagen, dass die NATO feststellen wird in Warschau, dass sie genau diese Aufrüstungsschritte, dieses Säbelrasseln Richtung Osten auch tatsächlich umgesetzt hat während des letzten Jahres. Was ist denn da genau jetzt im letzten Jahr passiert, beziehungsweise was soll dann in Warschau beschlossen werden an weiteren Schritten? Also in Warschau wird unter anderem beschlossen werden, dass die NATO neben dieser Speerspitze, die ich bereits erwähnt habe, also diesen superschnellen Einsatzkräften, zusätzlich 4 Bataillone aufstellen wird. Also ein Bataillon besteht aus bis zu 1000 Soldaten. 4 Bataillone, die im Osten des NATO-Bündnisgebietes stationiert werden, zum Beispiel in den baltischen Staaten. Man sagt immer noch von Seiten der NATO, die werden nicht dauerhaft stationiert, sondern sie werden rollierend stationiert, weil eine dauerhafte Stationierung wäre im Widerspruch zur NATO-Russland-Akte. Aber faktisch ist es auch so, dass die NATO selber ganz offen erklärt, naja gut, wir rollieren, also wir tauschen aus, aber es werden immer Bataillone vor Ort sein. Von daher ist es faktisch doch eine dauerhafte Stationierung und damit ein Infragestellen, das bisschen an Friedensordnung, was wir überhaupt noch in Europa haben. Also ich würde sagen, es ist zwar keine Kriegserklärung, aber es ist durchaus eine Aufkündigung der Friedensbereitschaft der NATO. Wie sind denn da die Vereinbarungen mit Russland gewesen? Na, zu den Vereinbarungen gehörte, dass man ganz gezielt versucht, keine Spannungen entstehen zu lassen, also so eine Art Vertrauensbildung auf den Weg zu bekommen. Dazu gibt es eine ganze Reihe Vereinbarungen, wo ich jetzt gar nicht in die Details gehen möchte. Aber es bedeutet immer offen zu legen, was man macht und eben keine Aufrüstung an den Grenzen stattfinden zu lassen. Dazu gehörte auch eine Ankündigung der NATO, keine weitere Osterweiterung zu machen, die aber nun ja schon seit einigen Jahren zum Beispiel mit der Ukraine auf der Tagesordnung steht. Und dazu gehörte eben, Truppen nicht dauerhaft ins östliche Bündnisgebiet zu verlegen. All das findet statt oder wird gerade diskutiert. Und daher würde ich das schon als eine Aufkündigung dieser deeskalierenden Absprachen sehen. Die NATO beschließt eine Verschärfung der Aggression Richtung Russland mit diesen rotierenden 4000 Soldaten. Auf jeden Fall. Also das ist auch ganz erklärtermaßen von Seiten der NATO so, dass sie versuchen, sie nennen das immer eine glaubwürdige Abschreckung im Osten des Bündnisgebietes zu haben. Also dass sie für den Fall eines möglichen Russlandangriffes gleichzeitig auch in der Lage wären, sofort zurückzuschlagen. Das ist die offizielle Begründung dafür. Wobei sich alle Militäranalysten, die jetzt nicht ganz direkt in die NATO involviert sind, aber definitiv keine Linken sind, zum Beispiel wie Chains Defense, das ist so das Rüstungsmagazin, das schon seit Jahrzehnten für die Rüstungsindustrie faktisch eine Art Marktanalyse macht. Chains Defense zum Beispiel sagt sehr deutlich, es gibt gar kein Interesse der russischen Seite, einen Angriff auf die NATO zu planen. Aber nichtsdestotrotz wird gerade genauso agiert von Seiten der NATO, als würde so ein Angriff geplant, was aber umgedreht von der russischen Seite so interpretiert wird, wie die NATO bereitet einen Angriff vor. Und damit wirft man all die Errungenschaften von Vertrauensbildung und Deeskalation, die seit den 80er Jahren gemacht worden sind, faktisch über Bord. Und ich halte das für einen ganz gefährlichen Irrweg, der da gerade eben passiert und beschritten wird. Und denke deswegen, dass es absolut notwendig ist, dass von Seiten der Friedensbewegung auch Proteste stattfinden, die klar macht, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, welche Politik hier die NATO gemacht wird. Also ich muss sagen, von Seiten der Friedensbewegung, wir vertrauen Militärs grundsätzlich nicht, egal ob das Militärs sind, die von Moskau oder von Brüssel oder von Washington oder von Berlin aus befehligt werden. Wir sehen aber natürlich, wenn wir in Deutschland Friedensbewegung machen, dass unsere Kritik sich dann eben auch verstärkt an der deutschen Regierung orientieren muss. Und die deutsche Regierung ist halt leider Teil dieses Aufrüstungsszenarios. Also bei diesem jüngsten Manöver Anaconda, das im Osten des Bündnisgebietes stattgefunden hat, man könnte das Manöver als auch so einen Auftakt für den NATO-Gipfel sehen, sind ja 31.000 NATO-Soldaten, so viele wie schon, ich weiß es nicht, seit Jahrzehnten nicht mehr in diesem Bereich unterwegs gewesen, um klar zu zeigen, wie stark die NATO aufrüstet Richtung Osten und wie ernst zu nehmen sie als militärischer Akteur ist. Wir halten das für ein gefährliches Säbelrasseln. Wir sind allerdings auch ein bisschen verwundert darüber, warum jetzt Steinmeier als Außenminister auf einmal das kritisch sieht, soweit so gut, aber gleichzeitig mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass die Bundeswehr ja Teil dieses Säbelrasselns ist und dass wir deswegen das ja auch in der Hand hätten, in der deutschen Politik etwas zu verändern und das Säbelrasseln nicht mitzumachen. Vielleicht ist das auch schon vorgezogener Wahlkampf. Auf jeden Fall gibt es viele Gründe zu protestieren und dafür zu sorgen, dass diese Kriegsvorbereitungen nicht weitergehen. So ein kleiner Schlenker vielleicht, wie viele Bundeswehrsoldaten sind jetzt bei diesen rotierenden Soldaten eingeplant? Wie groß ist da die, in Anführungszeichen, deutsche Beteiligung? Das schwankt immer. Also all diese rotierenden, also diese Bataillone sind multinationale Bataillone. Das heißt, einzelne Staaten leihen für eine bestimmte Zeit Soldaten aus an diese Bataillone. Das sind im Moment über 1000 deutsche Soldaten, die dort vorgesehen sind. Aber das kann sich jedes halbe Jahr auch wieder ändern. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Deutschland einen substanziellen Beitrag dazu leistet. Und wenn Deutschland den nicht leisten würde, es tatsächlich wesentlich schwieriger wäre für die anderen NATO-Staaten, diese Ankündigung auch umzusetzen, die im Moment gemacht wird. Also ein Viertel der Soldaten sind voraussichtlich von der BRD. Genau, ja. Und neben diesen rotierenden Soldaten, die ja im Endeffekt diese Vereinbarung ja unterlaufen, in Anführungszeichen, dass es keine dauerhafte Stationierung von NATO-Soldaten gibt, gibt es noch so eine atomare Strategie, so wird das genannt. Was ist denn damit gemeint? Die NATO hat ja faktisch seit Beginn ihres Bestehens auch eine nukleare Strategie, zu der immer mit dazugehörte, nicht nur zu sagen, wir halten Atomwaffen bereit, um dann einen Zweitschlag zu machen, also darauf zu reagieren, wenn atomar angegriffen wird, sondern zu dieser Strategie gehörte immer auch die sogenannte Erstschlagsoption, also selber atomar anzugreifen. Und es gibt seit Jahren Versuche, sowohl entweder die NATO komplett atomar abzurüsten oder zumindest dieses Drohnen mit am Erstschlag wegzunehmen. Nun ist es aber so, dass der Konsens der NATO-Mitgliedstaaten dahin geht zu sagen, wir wollen an beiden festhalten, an der Zweitschlag- und an der Erstschlagsoption. Wir wollen aber, also wie er jetzt meint, nicht mich oder Friedensbewegung, sondern meint die NATO-Köpfe, die unter anderem in Berlin oder London oder in Washington sitzen, deren Konsens ist zu sagen, dass man auf jeden Fall auch eine glaubwürdige Erstschlagskapazität haben will. Und mit glaubwürdig meinen sie, moderne atomare Waffen zu haben, die innerhalb kürzester Zeit verfügbar sind, wozu dann eine ganze Reihe von Aufrüstungsschritten im atomaren Bereich oder Modernisierungsschritten im atomaren Bereich gehören. Unter anderem, dass in Deutschland in Büchel neue Generationen von Atomwaffen stationiert werden. Und diese neuen Generationen von Atomwaffen sind sogenannte skalierbare und intelligente Atomwaffen. Also Atomwaffen, deren Größe man verändern kann und die nicht mehr einfach nur abgeworfen werden, sondern auch in ihr Ziel direkt gelenkt werden können. Und die sollen eben so ausgebaut werden und auch so stationiert werden und ausgerüstet werden, dass das auch technisch einfach umsetzbar ist, wozu dann weiterhin gehört, dass Bundeswehrsoldaten deren Einsatz proben und vorbereiten. Und wir halten genau diese Strategie für extrem gefährlich, und wir meine ich in diesem Fall wieder Friedensbewegung, weil das bedeutet, dass der Einsatz von Atomwaffen tatsächlich wahrscheinlicher wird durch diesen Schritt und nicht unwahrscheinlicher, und halten es für eine gefährliche Eskalation. Jede Atomwaffe, die eingesetzt wird, ist definitiv eine zu viel. Würden allein diejenigen, die in Büchel eingesetzt werden, alle auf einmal eingesetzt werden, was zwischen 10 und 20 Atomwaffen sind, könnte das das Überleben auf dieser Welt, so wie wir es jetzt kennen, gefährden. Also es geht nicht einfach um was Banales und um wenige Atomwaffen, sondern diese wenigen Atomwaffen können ganz massive Folgen haben. Diese atomare Aufrüstung verschlingt ja auch unvorstellbare Mengen an Geld im Endeffekt. Mhm. Ne? Gibt es da irgendwelche Widerstände oder ist es einfach okay, dass da mehrere, ich glaube Billionen für etwas, was hoffentlich niemals eingesetzt wird, verschwendet wird? Naja, also gut, dass du das Geld ansprichst, weil beim Geld ist es so, dass innerhalb der NATO der Druck ganz massiv zunimmt, tatsächlich das NATO-Ziel von 2% Investitionen ins Militär, also 2% des Bruttoinlandsprodukts ins Militär, dieser Druck nimmt massiv zu. Man muss wissen, für Deutschland bedeutet das momentan, ist für das nächste Jahr eine Größenordnung von knapp 37 Milliarden geplant, die fürs Militär ausgegeben werden sollen, wenn wir 2% des Bruttoinlandsprodukts ausgeben. Dann werden es über 60 Milliarden sein. Und auch auf andere Staaten geht dieser Druck. Und ein Teil dessen, wofür Gelder ausgegeben werden, ist eben diese atomare Aufrüstung. Also auch die Atomwaffen in Deutschland werden auch aus dem deutschen Militäretat zumindest zum Teil mitfinanziert oder deren Einsatzvorbereitung mitfinanziert. Leider ist der Widerstand aus meiner Sicht nicht groß genug, aber er würde, wenn wir in Kampagnen klar machen, um welche Gelder es geht und um welche Gefahren es geht, und auch beides miteinander verknüpft, also die Frage von Militärausgaben verknüpft mit dem, welche Unsicherheit entsteht, glaube ich, wäre das eine ganz gute Kampagnengrundlage. Und ich versuche zurzeit mit verschiedensten Bündnispartnern mit dafür zu sorgen, dass wir genau diese Frage der Ressourcen, die gebunden werden übers Militär, auch in den Mittelpunkt von Kampagnen stellen. Und das wird auch ein Teil der Proteste sein, die wir in Warschau machen. Da ist die, das Motto, unter dem das stattfindet, die Demonstration in Warschau der NATO-Gegner, ist, ich übersetze es mal jetzt grob ins Deutsche, im Polnischen reimt sich das richtig, aber im Deutschen ist es eben Geld gegen den Hunger und nicht für Panzer. Und diese zentrale Botschaft, dass Geld für zivile Entwicklung dringend notwendig ist und beim Militär nicht nur verschwendet ist, sondern auch gefährlich ist, diese Botschaft, glaube ich, müssen wir sehr stark in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist durchaus mobilisierungsfähig. Gleich hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit Claudia Haidt zum NATO-Gipfel in Warschau vom 7. bis 9. Juli.

Die Informationsstelle Militarisierung führt jetzt also 20 Jahre. Man muss sich die Zeit nochmal vergegenwärtigen. In den Mitte der 90er Jahre gab es schon ein paar erste Einsätze, die aber auch gar nicht so groß diskutiert waren. Da gab es ein bisschen Unterstützung für den Irakkrieg von 1991. Da gab es Unterstützung Marine und Luftwaffe in Bosnien und in Somalia. Es war aber kein großes Thema. Gesellschaftlich gab es eigentlich noch den Konsens, dass die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee ist, wie sie ja auch in der Verfassung im Grundgesetz vorgesehen ist. Und dann wurde aber dieses Kommando Spezialkräfte gegründet mit dem expliziten Auftrag, hinter feindlichen Linien zu operieren, da Führungspersonen und Infrastruktur auszuschalten. Und das passt ja nun so gar nicht zu einem Verteidigungsauftrag. Das haben dann eben einige Leute hier als Indiz gesehen, dass die Bundeswehr zur Einsatzarmee ausgebaut wird. Und um dagegen Informationen zu sammeln und Opposition zu ermöglichen, wurde dann die Informationsstelle als Verein gegründet. Ja, und diese Aufgabe, da zu informieren, ist ja leider eher größer geworden. Ne? Die ist viel größer geworden, viel komplexer. Also wir haben ja die verschiedenen Ebenen, NATO natürlich, EU gab es damals als Akteur nicht so, dann eben noch die rein nationale Ebene, dann eben noch viele Bereiche, wo die Bundeswehr jetzt eben auch vor dem geänderten Hintergrund als Einsatzarmee nochmal in einer ganz anderen Qualität und in einem ganz anderen Kontext in zivile Bereiche wie die Hochschulen, die Schulen, bis hin zu den Kindertagesstätten eindringt, die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, sogar mit der Gewerkschaft gesucht hat. Was sich auch noch verändert hat, ist ein bisschen der Kontext und die Informationslage. Also es ist wirklich bemerkenswert, dass Ende der 90er Jahre, eigentlich auch Anfang 2000, die Außen- und Militärpolitik nicht auf den Titelseiten, jedenfalls nicht die deutsche, nicht auf den Titelseiten der Zeitungen stattgefunden hat, sondern die Arbeit der IMI bestand damals noch ganz viel letzten Endes Meldungen aus Regionalzeitungen über die jeweiligen Standorte zusammenzutragen, weil eben eher dort die Indizien für Reformen, für Umstrukturierung, auch für Auslandseinsätze zu finden waren. Und mittlerweile gibt es so eine Vielzahl von Thinktanks, ich würde auch sagen von ausgesprochenen Kriegswissenschaftlern, die leider meistens recht affirmativ dem gegenüberstehen, und eine einerseits breite, aber andererseits auch recht einseitig geführte Debatte auch auf den Titelseiten der großen Zeitungen und Medien. Also da hat sich insgesamt das Umfeld wesentlich geändert. Aber euer Ziel und eure Forderung, wie Auflösung der Bundeswehr vielleicht, ist schon gleich geblieben in den letzten 20 Jahren, oder? Vor allem auch der Fokus, mit dem sind wir eigentlich auch gut gefahren, dass wir uns eben auf die Militarisierung der deutschen Außenpolitik fokussiert haben. Das heißt, wir setzen uns durchaus auch mit NATO und damit auch mit den USA etc. Auseinander, aber Hauptkritikpunkt bleibt die Militarisierung der deutschen Außenpolitik, der Umbau der Bundeswehr zur Einsatzarmee, die zivil-militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr etc. Und von da ausgehend dann im Grunde auch andere Formen der imperialen und gewaltgestützten Machtausübung, also letzten Endes auch Polizeieinsätze oder vieles, was die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit macht, wenn sie dann etwa Polizeiaufbau und Grenzschutz in Drittstaaten in Afrika oder Zentralasien aufbaut und unterstützt. Also das sind so die Kernthemen, nach wie vor auf Deutschland fokussiert. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen 16. Juli, trotz alledem. Ne? Ja, trotz alledem. Also letzten Endes haben wir uns dann am Schluss bei der Frage, was gibt es eigentlich zu feiern, schon auch irgendwann gesagt, dass all das zwar immer stärker und intensiver stattfindet, diese Militarisierung der Außenpolitik, dafür mit was für einer Gewalt und wie aufwendig sie aber propagiert wird, die Skepsis in der Bevölkerung doch nach wie vor ziemlich groß ist und das in Deutschland eben keineswegs als ganz normal und völlig selbstverständlich gesehen wird oder wie in Frankreich sich da noch ganz stark bis weit in die Linke rein die Militärintervention in Afrika im Grunde als zivilisatorische Verpflichtung interpretiert wird. Das ist vielleicht auch jetzt nicht allein oder primär ein Erfolg von IMI, aber von den Strukturen, in denen wir hier auch aktiv sind. Und das ärgert die Kriegstreiber in der NATO etc. ganz ungemein, wie aus Strategiepapieren zur strategischen Kommunikation etc. hervorgeht. Und darüber freuen wir uns. Das war der 7. antimilitaristische Podcast Anfang Juli mit den Themen Tag der Bundeswehr, NATO-Gipfel und 20 Jahre Informationsstelle Militarisierung.